Auf dem Hügel Golgatha drei Kreuze stehen. In der Mitte, da hängt Jesus, was ist geschehen? Was ist geschehen? Auf dem Hügel Golgatha, dort wird es Nacht. In das Dunkel ruft der Heiland, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Auf dem Hügel Golgatha bin ich dabei. Jesus stirbt für meine Sünden, er macht mich frei, er macht mich frei. Herr, wie kann ich danken dir für Golgatha? Will dich lieben durch mein Leben, Halleluja.